Du hast die Gun in der Hand, Gangster, Gangster. Du knallst die Bitches mit deinem Ständer, Ständer. Du machst Überfall mit deiner harten Gang. Das Geld und die Macht sind in deinen Händen. Du verkaufst Kokain und streckst das Pulver. Die Weiber deiner Feinde präsentieren ihre Vulva. Du fackelst nicht lang, bist ein eiskalter Killer. Es war wild, doch seit Neuestem bist du stiller und stiller und stiller. Denn du bist zwar hart und Großkrimineller, doch bezogen auf das Schicksal hast du kein Umbrella. Weil sogar der Allmächtige weiß, du bist ein Spaß. Deshalb steht es fest, du kommst in den Knast. Da kannst du nichts gegen machen, das ist einfach so. Ich hab das Urteil gesprochen, keine Diskussion. Was ich sage ist Gesetz, fickt eure Mütter. Du verbringst den Rest von deinem Scheiß Leben hinter Gitter. Shit, du hast leider keine Chance, du Spaß. Egal was du tust, du kommst in den Knast. Was du erreicht hast, wird direkt in die Tonne geklatscht. Es steht einfach fest, du kommst in den Knast. Es scheint nun mal leider keine Sonne bei Nacht. Genauso sicher ist, du kommst in den Knast. Ich sag es dir so lange, bis der Trommelfell platzt. Mach was du willst, du kommst in den Knast. Spaß, Spaß, Spaß. Du bist Öko-Student und gehst auf die Uni. Ich hasse dein Gesicht und dein scheiß rosa Pulli. Du bist einfach ein Schwuli und ängstlich dazu. Du hast keine Freunde und auch keine Crew. Du schlägst immer zu, du hältst die andere Backe hin. Ich seh an dir, dass deine scheiß Familie alle Spasten sind. Du bremst bei Gelb und weinst bei Titanic. Zu weich für die Welt, du brauchst einen Arschfick. Deshalb ist es jetzt beschlossene Sache. Und wenn du's nicht verstehst, sag ich's dir in einer anderen Sprache. You will get in jail, Ching Chang Chast oder einfach auf Deutsch. Du kommst in den Knast. Dein hässliches Grinsen ist Beweis genug. Ich bin Selbstjustiz und das heißt nichts Gutes. Auch dein Horoskop bestätigt, du hast kein Glück. Denn du musst dich die nächsten Jahre nach der Seife bücken. Du hast leider keine Chance, du Spaß. Egal was du tust, du kommst in den Knast. Was du erreicht hast, wird direkt in die Tonne geklatscht. Es steht einfach fest, du kommst in den Knast. Es scheint nun mal leider keine Sonne bei Nacht. Genauso sicher ist, du kommst in den Knast. Ich sag es dir so lange, bis der Trommelfell platzt. Mach was du willst, du kommst in den Knast. Spaß, Spaß, Spaß, Spaß. Yeah. Yeah, yeah. Yo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Selbstjustiz, yeah. Yo, yeah. Aha, aha. Und egal was du gemacht hast, du kommst in den Knast. Yeah. Und ich krieg dich, yeah, yeah. Und ich find dich und ich fick dich. Yeah, yeah, yeah.